Evil eye, evil me, evil crave. On that killing spray. Evil eye, evil me, evil crave. On that killing spray. Maske im Gesicht, du erkennst mich nicht. Mit bösen Absichten lauer ich dir auf von der Arbeit. Bist du auf dem Weg zu dir nach Haus? Ich abgefuckter Typ, weiß ganz genau, wie lang du arbeitest und welche Schicht du fährst. Es ist nicht schwer, deinen Terminplan zu kennen. Ich weiß auch von dem Bargeld, was du zu Hause bunkerst. Du riskierst deine dicke Lippen, nimm den Lauf tief in dein Maul und sag mir ganz genau, wo ich alles finde. Ich zieh dich ab, danach verschwinde ich, halt deine Füße still und du darfst überleben. Doch der Finger, er rutscht ab, dein scheiß Gehirn spritzt durch die Gegend. Evil Eye. Evil eye, evil me, evil creep. On a killing spree. Evil eye, evil me, evil creep. On a killing spree. You cannot run, you cannot hide. All will be done in the blink of an eye. You cannot run, you cannot hide. All will be done in the blink of an eye. Blut an meiner Kleidung, dann klebt an der Wand. Batzen voller Scheine, doch du bist ein toter Mann. In meiner Hand liegt die Waffe tot. Alles voller Blut, doch ich muss raus aus deiner Hut. Rein in mein Versteck, ich bin ne Weile weg. Bis das Gras drüber wächst und der Blutdurst sich erstreckt. In einer Serie von vielen Morden. Born to kill, ich grinse über beide Ohren. Boss, Chef, Pimp, mir egal, wer sie sind. Meine Wut, sie ist blind und auf jeden abgerichtet. Gehörst du zu dieser Spezies Mensch? Dann gehörst du ebenfalls vernichtet. I'm talking about you, motherfucking lemon lime, water feeling.